Guck mal, Papi, wie schön die Sonne dort hinter unserem Haus versinkt. Ich hämmerte am Morgen, Morgen, Morgen. Ich hämmerte am Abend, Abend, Abend. Überall in diesem Land. Ich hämmer für den Frieden. Ich hämmer für die Freiheit. Ich hämmer für die Liebe zwischen meinen Schwestern und Brüdern. Oh, überall in diesem Land. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Glöckchen, Glöckchen, Glöckchen. Ich bimmelte am Morgen, Morgen, Morgen. Ich bimmelte am Abend, Abend, Abend. Überall in diesem Land. Ich bimmel für den Frieden. Ich bimmel für die Freiheit. Ich bimmel für die Liebe zwischen meinen Schwestern und Brüdern. Oh, überall in diesem Land. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ein Liedchen, Liedchen, Liedchen. Ich sänge es am Morgen, Morgen, Morgen. Ich sänge es am Abend, Morgen, Morgen. Überall in diesem Land. Ein Liedchen für den Frieden. Ein Liedchen für die Freiheit. Ein Liedchen für die Liebe zwischen meinen Schwestern und Brüdern. Oh, überall in diesem Land. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.